1. Dies ist das Wort des Herrn, das an den Propheten Jeremiah erging und die verschiedenen fremden Völker betraf. 2. Es richtet sich gegen Ägypten und das hier des Pharao Necho, das am Euphrat bei Carchemish stationiert war und im Wirten Regierungsjahr Jojakims von Nebuchadnezzar besiegt ward. 3. Bereitet your Schilder vor und ruckt entschlossen zum Kampf vor, mug dem Heranahenden feind in Gegen zu stellen. 4. Sattelt die Förder, setzt your Helm auf und schaft die Speer, warende your Rüstungen für die bevorstehen Schlacht anliegt. 5. Warum sehe ich sie volerent setzen zurückweichen, warende ihr tapfersten Krieger one rucksicht auf verlust fliehen und von Panik umgeben sind. 6. Weder der schnellste Laufer noch der starkste Held kann entkommen, denn im Norden am Ufer des Euphrat stolpen sie und stürzen zu Boden. 7. Where ist es, der Weide Nil Anschwilten des Senmarkt y die Fluten einzige Wultigen Strom über die Ufer tritt. 8. Ägypten erhob sich volle Stolz y der Nil und Plant, das gesamte Land zu überfluten so istadti und deren Bewohner vollständig zu vernichten. 9. Lass die Förder Stürmen und die Streitwagen raisen, warin die verbundeten Krieger aus Äthiopien, Libyen und Lydien in den Kampf sehen. 10. Dieser Tag gehort dem Herrn, dem Gott der Heerscheren, der als Tag der Vergeltung dient, und dem sein Weide Sacker zur Rechenschaft zieht. 11. Reis nach Gilead, Heilmittel zu suchen, doch trotz aller Bemühungen wird es für die Wunden Ägyptens kein Heilung mehr geben. 12. Die Nationen haben von deiner Schande erfahren und dein Klageschrei erfüllt die Erde, die ein Krieger über den anderen stolpert und beide gemeinsam fallen. 13. Dies ist die Botschaft, die der Herr dem Propheten Jeremiah bezüglich des Vorhabens Nebuchadnezzars mitteilt, Ägypten anzugreifen und zu unterwerfen. 14. Verkündet in den ägyptischen Städten Migdol, Memphis und Tachpanhes, das sie sich zur Verteidigung bereitmachen sollen, die der Krieg bereits ihr Umgebung verwüstet. 15. Warum wurden den starken Kämpfer niedergemacht? Sie konnten nicht standhalten, weil der Herr selbst sie zu Boden gestossen hat. 16. Erließ viel Strauchung, so dass sie einander mitrissen und beschlossen, in ihr Heimatlande zurück zu kehren, dem gewaltigen Schwert zu entfliehen. 17. Man wird den Pharao verspotten und ihn als einen Herrscher bezeichnen, der ne großen Lärm macht, aber die entscheidend Gelegenheit verpasst hat. 18. So war ich lebe, spricht der Warkönig, dessen Name der Herr der Heerscheren ist, ein mächtiger Angreifer wird kommen, so anerschattelig wie der Bergtaber oder der Karmel am Meer. 19. Bereitet ihr Gepäck für die Verbannung vor, Bewohner Ägyptens, denn die Stadt Memphis wird zerstört und völlig unbewohnt zurückbleiben. 20. Ägypten gleicht einer schönen Jungen Kuh. Doch ausdem Norden nahet sich bereits die Gefahr, die sie unaufhaltsam heimsuchen wird. 21. Sogar die Söldner, die wie gemastet Kalber versorgt werden, haben sich zur Flucht gewandt, die der Tag ihres Untergangs über sie hereingebrochen ist. 22. Ägypten fleet sich und wie ein Schlange, waren die Feinde mit einer gewaltigen Armee und Axten anrücken, als wollten sie einen Wald fallen. 23. Sie werden die Walder Ägyptens abholzen, den die Angreifer sind zahlreicher als Huschrecken und lassen sich von niemandem zahlen. 24. Die Tochter Ägypten ist zutiefst gedemütigt worden, sie der Übermarkt eins Vokes ausdem Norden schutzlos ausgeliefert word. 25. Der Herr der Heerscheren erklärt, dass den Gott Amon von der Ben, den Pharao und all, die auf sein Markt vertrauen, bestrafen word. 26. A word sie in die Hand der Geben, die sie toten wollen, namentlich Nebuchadnezzar von Babylon, obwohl Ägypten später wieder bewohnt sein word. 27. Du aber, mein Diener Jacob, sollst dich nicht fürchten, denn ich werde dich und dein Nachkommen aus der fernen Gefangenschaft retten und in Sicherheit bringen. 28. Hab keine Angst, Jacob, denn ich bin bei dir, obwohl ich die anderen Nationen vernichte, wird ich dich nur gerecht bestrafen, aber nicht völlig ausloschen.